Hey, diese Straße ist lang, mein Freund. Mag sein, aber das ist die beste Voraussetzung für ein Roadmovie, wo es bekanntlich nicht darum geht, ans Ziel zu kommen, sondern den Weg zu nehmen, weil der ja das Ziel ist. Arvin und Lance, gespielt von Paul Rudd und Emile Hirsch, die beiden Straßenarbeiter im Film Prince Avalanche, werden das erst am Ende wissen. Ihr Job ist es, den gelben Mittelstrich neu zu ziehen, auf dieser Straße, die endlos durch den texanischen Wald führt. Und es sind verdammt viele Striche! On the Road 1988 soll heißen, es gab noch kein Mobilfunknetz. Das ist signifikant. Keine SMS, also keine Mail, nur Natur, Stille. Arvin driftet im Grübeln über seine Freundin daheim schon mal ab von der Realität. Du hast den Gürtel mit dem Werkzeug falsch rum an. Den anderen, Lance, Bruder von Arvins Freundin, interessiert weniger die Abgeschiedenheit. Ich werde so geil hier in der Natur. Eigentlich staunt er nur, dass Arvin das hier aushält. Kriegst du hier nicht ab und zu einen Einsamkeitsanfall? Ich ernte die Früchte der Abgeschiedenheit. Oder auch, Arvin versucht darüber hinwegzukommen, dass Lance Schwester ihn hat sitzen lassen. David Gordon Greens Film ist fast ein Zwei-Personen-Stück, fast, weil da tauchen ab und an auch noch der trinkfeste Lastwagenfahrer auf und diese alte Frau, aber vielleicht träumen Arvin und Lydie ja nur die Frau. So taucht Prince Avalanche, seine beiden Hauptfiguren, die offensichtlich Probleme haben mit dem Erwachsenwerden, in eine melancholische Atmosphäre von sanftem Humor und Langsamkeit. Das Ganze allerdings versehen auch mit einer Portion Skurrilität, zumal wenn Arvin und Lance ihre Lebenslügen um die Ohren fliegen. Naja, Arvins Freundin, Lance Schwester, wie gesagt, war schon am Anfang weg. Aber im Loslassen steckt ja Entwicklungspotenzial, wie das Roadmovie natürlich weiß und auch der trinkfeste Lastwagenfahrer. Die Straße ist lang, wir sehen uns noch. Prince Avalanche von David Gordon Green, auf der diesjährigen Berlinale ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären für die beste Regie, eine Indie-Perle, herausragend. Ich mache eine Band wie die Stones und ich brauche einen für die zweite Stimme. Und Douglas' Traum vom Superstar wird, naja, vielleicht etwas werden in New Jersey, von wo aus man über den Hudson River hinweg New York sehen kann. Aber bis dahin gibt es im Film Not Fade Away einen steinigen Weg zu beschreiten, auch wenn der kulturelle Wandel wie ein betörender Geruch in der Luft liegt in jenem Sommer 1964. Wovon der Soundtrack einen satten Eindruck vermittelt, die Stones, Van Morrison, Bo Diddley, Dylan etc. Bewegte Zeiten, mit denen allerdings Douglas' Vater am liebsten nichts zu tun haben möchte. Vater und Sohn eben. Und dafür zahle ich diesen verdammten College jedes Jahr $2,000. Da gibt's welche mit viel längeren Haaren. Und dann die Jacke, wie in Ellis Island direkt vom Boot gestolpert. Was? Er schuftet sich kaputt in dem Laden 6 Tage die Woche, am Freitag bis 9, mit seiner Schuppenflechte. Und du führst dich so auf. New Jersey, das ist auch die Heimat der Sopranos. Ihr Boss in der gleichnamigen TV-Mafia-Serie wurde gespielt von James Gandolfini. In Not Fade Away ist Gandolfini Douglas' Vater. Einer der letzten Rollen des Schauspielers, der in diesem Sommer verstarb. Soprano-Schöpfer David Chase hat in dem von ihm geschriebenen und nun auch inszenierten Film die Atmosphäre seiner Jugend in New Jersey beschworen. Not Fade Away von David Chase. Träumerisch, empfehlenswert. Sie sind eine Frau. Hubert, der Maler, der mit Albert Nobbs in dessen Dienstzimmer eine Nacht verbringt, er ist der Einzige, der die Maskerade von Albert durchschaut. Sie werden mich doch nicht verraten. Das würde mein Ende bedeuten. Albert Nobbs ist im exklusiven Dubliner Hotel der perfekte Butler. Aber seit seinem, besser ihrem 14. Lebensjahr, sie waren zu fünft, hat sich die obdachlose Waise als Junge, dann als Mann verkleidet. Im Irland des späten 19. Jahrhunderts Überlebensstrategie für eine alleinstehende Frau. Zurückhaltend, aber immer präsent und präzise, versieht Butler Albert Nobbs nun den Hoteldienst. Glenn Close, die für ihre Hauptrolle in Rodrigo Garcias Film Albert Nobbs im letzten Jahr für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, spielt diese Frau in Männerkleidern jenseits aller Klischees, für die das Kino von Manche mögen's heiß bis Tutsi ja jede Menge bereithält. Glenn Close liefert vielmehr eine tief berührende Darstellung einer Frau, die in dieser Welt weder ihre geschlechtliche noch ihre sexuelle Identität leben kann. Einmal im Film zieht Albert, dessen weiblichen Namen wir nie erfahren, Kleider an, geht an den Strand. Das ist der einzige Moment von tiefem Luftholen im Film. Dann schlüpft die Frau wieder in das Gefängnis einer männlichen Identität, ohne die Albert nicht glaubt, überleben zu können. Der Satz des Malers, der mit ihr übernachtete und ebenfalls eine Frau ist, er ist nur Wunschtraum. Sie müssen niemand anders als Sie selbst sein. Albert Nobbs von Rodrigo Garcia mit einer grandiosen Glenn Close, herausragend.